haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Fotograf. Mein neuer Klient hieß Dax. Und dies war vielleicht einer der Gründe, weshalb er mich in einem Wald treffen wollte. Der entscheidende Grund war, dass seine Frau nicht mitbekommen sollte, mit was für Problemen sich Herr Dax herumschlug. Ich erhielt letzte Woche ein Foto zugeschickt. Das Foto ist harmlos. Trotzdem ist die Situation peinlich. Sie sind auf dem Foto mit einer anderen Frau zu sehen. Nein, auf dem Foto sieht man nur mich. Alles ganz harmlos. Ich schaue meiner Nachbarin ins Schlafzimmerfenster. Ganz so harmlos ist das auch wieder nicht. Und diese Frau ist schamlos. Sie läuft ständig nackt herum. Sie ist eine permanente Versuchung. Vielleicht steckt sie mit dem Fotografen unter einer Decke. Das ist möglich. Werden Sie erpresst? Nein. Ich erhielt lediglich dieses Foto. Ich bin seit über 50 Jahren verheiratet und in 2 Monaten wird ein Buch erscheinen, das meine Frau und ich geschrieben haben. 50 Jahre glücklich und treu. Sie könnten das Buch als Roman herausgeben, dann spielt es keine Rolle, ob die Geschichte wahr ist oder erfunden. Wir möchten ein Zeichen setzen. In einer Zeit, in der sich Paare schon trennen, wenn sie sich im Restaurant nicht auf den gleichen Wein einigen können, möchten wir zeigen, dass die ewige Liebe möglich ist. Und ich soll dafür sorgen, dass die ewige Liebe nicht durch die ewige Versuchung zerstört wird. Finden Sie heraus, wer mich fotografiert hat und was er damit bezweckt. Ich will diese leidige Geschichte vom Tisch haben. Er reichte mir einen Vorschuss, der ausreichte, um ein paar Tage in Nachbarsgarten herumzuschnüffeln. Es war ein heißer Sommertag. Die schöne Nachbarin wohnte im Parterre und saß am frühen Abend auf einem Stuhl in ihrem Garten. Sie war nicht nackt, aber der dünne Stoff ihres Kleides ließ auch meine Hormone tanzen. Ein Fotograf? Ist mir nicht aufgefallen. Wohnen Sie auch hier in der Gegend? Leider nicht. Ich wohne in einer Gegend, in der die Frauen um diese Zeit Jogginganzüge tragen oder sich unsichtbar machen. Ich gebe zu, dass ich es durchaus genieße, wenn mich die verheirateten Männer der Gegend gierig anstarren. Solange es bei Blicken bleibt. Einer Ihrer Nachbarn wagt sich in Sachen Blicke ganz schön vor. Sie meinen Herr Dax? Genau den meine ich. Seine Frau ist eine dieser steifen Ziegen. Immer ein wenig herablassend. Ich bin alleinerziehende Mutter. Meine Kleine ist jetzt gerade bei meinem Ex. Frau Dax hält sich für erhaben, ich halte sie für eine dumme Kuh. Und deshalb zeigen Sie Herrn Dax Ihre Rundungen. Ich habe ein unkompliziertes Verhältnis zu meinem Körper. Es würde mir nichts ausmachen, nackt einkaufen zu gehen. Aber wahrscheinlich bekäme Herr Dax einen Herzinfarkt, wenn ich das tun würde. Deshalb verzichte ich darauf. Jemand hat Herrn Dax fotografiert, als er in Ihr Schlafzimmer starrte. Hat er das Foto zugeschickt erhalten? Genau so ist es. Ich habe ebenfalls ein Foto erhalten. Sie haben auch einem Nachbarn ins Schlafzimmer gestarrt. Es ist Zeit für ein Glas Wein. Wenn Sie mir sagen, wer Sie sind, dürfen Sie reinkommen. Sie stand auf und zupfte das Kleid zurecht. Es war unschwer zu sehen, dass sie außer dem Kleid nichts trug. Ich ließ mir nichts anmerken und erzählte ihr, wer ich bin und was ich tue. Sie lächelte und wenig später trank sie ein Glas Wein und ich tupfte mir den Schweiß von der Stirn. Der Ventilator taugt nichts. Wollen Sie wirklich nichts trinken? Später vielleicht. Sie sagten, dass Sie auch ein Foto erhalten haben. Schade, dass Sie immer nur Fragen stellen. Ich mag Männer, denen man ansieht, dass das Leben nicht schadlos an ihnen abtropfte. Und ich mag Frauen, an denen die Wäscheindustrie nichts verdient. Volltreffer. Wie bitte? Mit der Wäsche haben Sie einen Volltreffer gelandet. Sie tragen keine Düsse. Sieht man. Aber meine Schränke sind voll von sündhaft teurer Wäsche. Trägt die Ihr Mann oder Ihre Tochter? Ich klaue sie. Sie stehlen Unterwäsche, die Sie nicht tragen. Mindestens einmal in der Woche. Ein teurer BH oder ein String. Langsam dämmert mir, was für ein Foto Ihnen zugeschickt wurde. Das Foto ist perfekt. Man sieht genau, wie ich die Wäsche verschwinden lasse. Und ich kenne noch jemanden, der ein solches Foto erhalten hat. Noch eine Schönheit in der Nachbarschaft, die Unterwäsche stiehlt. Nein. Eine junge Frau, die nachts Hauswände voll sprayt. Sie zeigte nach oben und nannte mir einen Namen. Ich sagte, dass das Zeit habe bis morgen, doch sie lächelte nur und erklärte mir, dass sie sich im Fernsehen eine Quiz-Sendung ansehen wollte, in der man Millionär werden konnte. Nachdem mir klar geworden war, dass sie sich die Sendung alleine anschauen wollte, verabschiedete ich mich und fuhr mit dem Lift in den vierten Stock. Dort traf ich auf Alexandra Roth, deren Gesicht mit mehreren Ringen verunziert war. Was soll das? Gleich fängt das Quiz an. Mein Name ist Meloni. Ich bin Privatdetektiv. Auch das noch. Ich bin Künstlerin. Das, was ich mache, wird in ein paar Jahren in allen Galerien zu sehen sein. Sie glauben, dass jemand die Hauswände rausreißt, die sie besprühen und dann in einer Galerie wieder aufstellt? Alle großen Künstler haben mal so angefangen. Indem sie sich Ringe durch die Nase bohrten. Was soll das? Wenn sie ein Spießer sind, dann hauen sie wieder ab. Ich bin Künstlerin. Ich kann mit Spießern nichts anfangen. Einer dieser Spießer hat sie fotografiert. Na und? In ein paar Jahren wird dieses Foto durch die Weltpresse gehen. Die Anfänge der großen Künstlerin Alexandra Roth. Das, was Sie tun, ist Sachbeschädigung und kann Sie teuer zu stehen kommen. Ach was? Mein Vater zahlt, wenn es sein muss. Mein Vater ist reich und er ist ein Arschloch. Er hält sich für liberal und deshalb bezahlt er mir den Lebensunterhalt und auch die Bußen. Dann wären Sie das ideale Opfer für eine Erpressung. Samuel wird mich nicht erpressen. Wer ist Samuel? Wer wohl? Der Fotograf. Glaubt, dass er auch ein Künstler ist. Dabei ist er nur ein Trottel. Sie wissen, dass Samuel Sie fotografiert hat. Wer sollte mich sonst fotografieren? Bin erst in ein paar Jahren berühmt. Ja, er hat mich fotografiert. Will in meinem Schlepptau berühmt werden. Sie erzählte mir, dass Samuel in der Nachbarschaft wohnte. Danach erzählte sie mir nichts mehr, weil das Quiz begann. Ich sah, wie ein Dummkopf zwei saudumme Fragen richtig und eine dumme Frage falsch beantwortete. Danach folgte eine Werbeunterbrechung. Ich ging ein Haus weiter. Als ich vor der Wohnung von Samuel Sigeris stand, kam mir ein übler Geruch entgegen. Die Tür war nur angelehnt. Ich habe nichts mit dem Mord zu tun. Samuel Sigeris ist tot. Ich habe nichts mit dem Mord zu tun. Das sagten Sie bereits. Ich muss jetzt weg. Ich weiß, im Fernsehen läuft ein Quiz, aber so leicht kommen Sie mir nicht davon. Wenn Sie mir nicht aus dem Weg gehen, muss ich Sie niederschlagen. Ich ging nicht aus dem Weg und er schlug mich tatsächlich nieder. Mit dem Gestank von Fäulnis in der Nase kippte ich zu Boden und schlug hart auf dem Parkett auf. Als ich erwachte, hatte ich noch immer den üblen Gestank in der Nase. Doch diesmal strömte er aus einem Pappbecher. Ich verzichtete auf die Brühe und starrte in ein Gesicht, das vermutlich noch nie bessere Zeiten gesehen hatte. Na, Maloney? Sind Sie wieder ins Reich der Scheintoten zurückgekehrt? Wer bin ich und was mache ich hier? Sie sind der schlechteste Privatdetektiv der Stadt. Und Sie sind hier, weil man Sie neben einer Leiche gefunden hat. Das kann nicht stimmen. Und wie das stimmt, Maloney? Ich kann Ihnen ein paar interessante Fotos zeigen. Ihre rechte Hand umklammerte ein Messer. Und dreimal dürfen Sie raten, wie Samuel Sigrist ums Leben kam. Samuel Sigrist ist tot. Ist das alles, was Ihnen dazu einfällt, Maloney? Ich weiß nur noch, dass ich zu ihm wollte. Und als nächstes war da dieser fürchterliche Gestank. Und dann sah ich Sie. Schlimmer kann es demnach nicht mehr kommen. Und ob es noch schlimmer kommen kann, Maloney? Ich kann Sie nämlich hier behalten. Wegen dringendem Mordverdacht. Langsam fielen mir die Details wieder ein. Der Gestank wurde greifbar und die Gestalt, die ich sah, bekam nach und nach ein Gesicht. Ich fühlte mich ein wenig wackelig auf den Beinen, als ich die Verhörzelle verließ. Ich wurde in den oberen Stock begleitet und traf auf eine Frau, die mich entgeistert anstarrte. Das ist der Mann. Sind Sie sicher, Frau Wagner? Ganz sicher. Weshalb trägt er keine Handschellen? Frau Wagner behauptet, Sie gesehen zu haben, Maloney. Ich bin mir absolut sicher. Ich werde ab und zu gesehen. Der Zaubertrank, der mich unsichtbar macht, ist mir zu teuer geworden. Er ist es. Er ist es. Ich erkenne seine Stimme. Hat der Mann Sie bedroht? Er hat mich gegrüßt. Sei nett zu alten Damen und kleinen Kindern, zu Pferden, Schweinen und Rindern. Kann ich jetzt gehen? Wenn Sie diesen Mann freilassen, verlange ich Polizeischutz. Das würde ich mir zweimal überlegen. Polizeischutz kann tödlich enden. Frau Wagner behauptet, dass Sie mit einem Messer in der Hand das Haus betreten haben, in dem Samuel Siegrist wohnte. Das mache ich immer so. Ich fuchtel mit dem Messer und grüße freundlich. Also so genau habe ich das nicht gesehen. Aber Sie haben diesen Mann gesehen. Wenn ich es mir genau überlege, trug der Mann einen Vollbart. Hat er sich in der Zelle rasiert? Ich rasiere mir nur die Beine, damit ich in meiner Freizeit ein Sommerkleid tragen kann. Genau, der Mann trug ein Kleid. Ein Mann mit Vollbart, der ein Kleid trug? Wenn ich es doch sage. Sehen Sie das Poster an der Wand da drüben? Ich bin doch nicht blind. Wer ist darauf abgebildet? Ein Pferd. Da wird sich die Frau Stadträtin aber freuen, wenn sie das im Protokoll nachlesen sollte. Und da drüben, was ist das? Das ist ein Klavier. Virtuos spielt der Polizist Beethoven am Fotokopiergerät. Sie können gehen. Kriege ich eine Belohnung? Schenken Sie der Frau einen Gutschein für eine Brille. Kommen Sie mir nicht frech, Sie Mörder. Ich sehe besser als meine Enkelin. Sie drehte sich um und stieß auf ihrem Weg bis zur Tür mit einer Polizistin, einem Stuhl und einem Computer zusammen. Ich unterschrieb einen Wisch, auf dem ich bestätigte, korrekt behandelt worden zu sein, und machte mich auf die Suche nach einem gigantischen Frühstück. Gesättigt besuchte ich meinen Klienten, der die schlechte Nachricht bereits erfahren hatte. Das ist schlecht. Das ist sogar ganz schlecht. Jetzt gehöre ich zu den Verdächtigen. Haben Sie kein Alibi für die Tatzeit? Ich schaute fern. Das langweilige Quiz? Genau. Kann Ihre Frau bestätigen, dass Sie den ganzen Abend zu Hause waren? Die Sache ist mir unendlich peinlich, glauben Sie mir. Verstehe. Sie haben der schönen Nachbarin wieder auf die Rundungen gestarrt. Es kam einfach über mich. Aber ich war nicht lange drüben. Vielleicht eine Viertelstunde. Hat Frau Steiner Sie gesehen? Ich weiß nicht. Sie saß vorm Fernseher. Sie hatte dieses dünne Kleid an ihrer Beine. Ich habe die ganze Zeit auf ihre Beine gestarrt. Ich bin krank. Ich weiß, dass ich krank bin. Aber was soll ich tun? Seit ich mit meiner Frau in diesem blöden Buch schreibe, zieht es mich zu anderen Frauen hin. Er jammerte weiter und versprach mir, das Honorar zu verdoppeln, wenn ich ihm aus dem ganzen Schlamassel raushelfen würde. Ich beruhigte ihn und besuchte Frau Steiner. Sie trug ein anderes Kleid, aber ihr Körper war noch der gleiche. Ich hatte eigentlich gestern Abend erwartet, dass Sie noch einmal bei mir vorbeischauen. Ich wurde leider daran gehindert. Ein Mann schlug mich nieder, als ich Samuel Siegrists Wohnung betrat. Die Polizei hat mich heute Morgen befragt. Ich habe nichts mitbekommen. Auch nicht den üblen Gestank im Treppenhaus. Es stank im Treppenhaus? Wahrscheinlich kam das von dem Mann, der mich niederschlug. Ziemlich groß und schlaksig, fettige Haare und Pockennarben auf der rechten Wange. Das ist eine ziemlich präzise Beschreibung von Urs Pfeiffer. Sie kennen den Mann? Wir waren über 2 Jahre zusammen. Wissen Sie, wo ich ihn finden kann? Er ist kein Mörder. Er war in der Wohnung von Samuel Siegrist. Sie waren auch in der Wohnung von Samuel Siegrist. Leider. Gestern Nacht wäre ich nämlich gerne schwach geworden. Aber Männer haben bei mir nur eine einzige Chance. Pech gehabt, Herr Detektiv. Sie strich mit den Händen über das Kleid und mir wurde bewusst, dass ich schon einiges verpasst hatte in meinem Leben. Um nicht noch mehr zu verpassen, ließ ich mir die Adresse von Urs Pfeiffer geben. Auch er wohnte in der Nachbarschaft des Ermordeten. Er war arbeitslos, was mich nicht weiter erstaunte, als ich in seiner Wohnung stand. Es nützt nichts, wenn ich das Fenster öffne. Der Gestank haftet an mir. Ich bin sozusagen der Gestank. Sie sind auch der Mann, der mich niederschlug. Was ich heute zutiefst bedauere. Es war eine Kurzschlusshandlung. Ich dachte, Sie seien der Mörder, der zurückkommt, weil er etwas vergessen hat. Und was hatten Sie in der Wohnung zu suchen? Ich wollte ein paar Negative klauen. Samuel Siegrist hat Sie auch fotografiert? Leider, ja. Er schickte mir das Foto zu, signiert. Und was ist auf dem Foto zu sehen? Wie ich dusche. Zusammen mit einem Schulmädchen? Allein. Und was ist daran so peinlich? Ich schreibe Leserbriefe. Das ist allerdings ziemlich peinlich. Seit Wochen, seit Monaten. Ich bin der engagierteste Kämpfer gegen den Hygienewahn. Sie schreiben Pamphlete gegen das tägliche Duschen? Der Hygienewahn macht die Leute krank, das ist erwiesen. Allergien sind nur eine Folge davon. Aber ich bin davon überzeugt, dass der Hygienewahn auch dumm macht. Duschgel lässt die Gehirnmasse schrumpfen. Wer sich täglich duscht, verunreinigt seinen Körper. Und wer so stinkt wie Sie, hat eine reine Seele. Ich habe Samuel Sigrist nicht ermordet. Er war schon tot, als ich in die Wohnung eindrang. Was er sagte, stank zum Himmel. Doch das lag für einmal an der mangelnden Mundhygiene. Ich fuhr in mein Büro und stellte mich unter die Dusche. Wenn Urs Pfeiffer recht hatte, setzte ich mich danach ein wenig dümmer an den Schreibtisch. Aber für ein paar Anrufe reichte meine Intelligenz noch allemal. Ich erhielt eine Vorladung der Polizei. Normalerweise schmeiße ich solche Schreiben in den Papierkorb. Diesmal aber wollte ich wissen, was die Polizei von mir wissen wollte. Im Präsidium zeigte man mir eine Menge Fotos. Üble Sache, Maloney. Ein Galerist hat sich bei der Polizei gemeldet. Er möchte die Fotos für eine Ausstellung. Er klang am Telefon, als habe er gerade den neuen Picasso entdeckt. Picasso hat gemalt und nicht fotografiert. Fotografen kenne ich nicht. Das heißt doch, dieser Nefton, der hat nur nackte Frauen fotografiert. Wahrscheinlich ist das der Hauptgrund, weshalb jemand Fotograf wird, damit er nackte Frauen fotografieren kann. Fällt Ihnen auf den Fotos etwas auf? Ja, man sieht kaum nackte Frauen. So ist es, Maloney. Samuel Sigrist wollte eine Fotoserie über peinliche Situationen machen. Er hat Menschen in peinlichen Situationen fotografiert. Er hat die Leute manchmal wochenlang beobachtet, ist ihnen gefolgt. Sehen Sie diese Frau? Sie klaut gerade Unterwäsche. Eine Nachbarin des Toten. Über 200 Fotos, über 200 Verdächtige. Und der einzige Zeuge kann sich an nichts erinnern. Das stimmt nicht ganz. Ich weiß jetzt, wer in der Wohnung war. Urs Pfeiffer. Er behauptet allerdings, nichts mit dem Mord zu tun zu haben. Wir werden das überprüfen, Maloney. Gibt es Hinweise darauf, dass der Fotograf seine Opfer erpresst hat? Nein. Der Fotograf war sozusagen in künstlerischer Mission unterwegs. Vielleicht werde ich mir auch einen neuen Fotoapparat zulegen. Digital, Maloney. Damit kann man die Bilder gleich per E-Mail verschicken oder ausdrücken. Dazu benötigt man aber einen Computer, Maloney. Und einen Drucker. Bei uns im Keller steht noch ein Computer aus dem Jahr 1990 rum. Den könnten Sie günstig haben. Ein bisschen altmodisch. Genau wie Sie, Maloney. Ich knurrte eine Beleidigung zu ihm rüber, doch er ignorierte sie und wandte sich einem Kreuzworträtsel zu. Ich fuhr zurück in mein Büro und erhielt am Nachmittag einen Anruf meines Klienten. Er war aufgebracht und wollte mich erneut im Wald treffen. Das war diesmal keine besonders gute Idee. Keine Angst. Ich bin oft bei Gewittern im Wald. Es gibt so viele Bäume, dass es statistisch gesehen unwahrscheinlich ist, dass wir ausgerechnet unter einem stehen, in den der Blitz einschlägt. Es ist statistisch gesehen auch unwahrscheinlich, dass man ermordet wird. Und trotzdem geschieht dies mit schöner Regelmäßigkeit. Gibt es auch Statistiken darüber, wie wahrscheinlich eine Erpressung ist? Sie werden erpresst. Ich erhielt heute ein Foto zugeschickt. Per Eilboten. 50.000 Franken für das Negativ. Ist die Post so langsam? Oder wurde die Geldforderung von einem Toten aufgegeben? Dieser Fotograf hat einen Komplizen. Oder eine Komplizin. Sieht ganz danach aus. Bringen Sie den Kerl oder das Luder zur Strecke. Heute noch. Er überreichte mir einen bescheidenen Unkostenbeitrag. Und ich rannte durch den Wald bis zu jener Straße, die mir den Weg zurück in die Zivilisation wies. Es begann zu regnen, doch das änderte nichts daran, dass Herr Pfeiffer weiter vor sich hin stank. Er tat dies wenigstens bei offenem Fenster. Die Polizei war bei mir. Habe ich das Ihnen zu verdanken? Ich nehme an, die Polizisten verzichteten auf eine Verhaftung, weil ihnen übel wurde. Ich habe Ihnen alles gesagt. Offenbar haben Sie mir geglaubt. Haben Sie der Polizei wirklich alles gesagt? Worauf wollen Sie hinaus? Ein Mann wird mit den Fotos erpresst. Tatsächlich. Damit habe ich nichts zu tun. Sie haben keine Geldforderung erhalten? Nein. und ich würde auch nicht darauf eingehen. Dass ich geduscht habe, ist peinlich. Aber weder ein Grund, jemanden zu ermorden, noch ein Grund, Geld für das Foto zu bezahlen. Im Übrigen wird das Lokalfernsehen nächste Woche ein Porträt über mich machen. Das erstaunt mich nicht. Schade ist nur, dass das Publikum nicht riechen kann, was ich jetzt rieche. Es ist erwiesen, dass Menschen, die sich wochenlang nicht waschen, mit der Zeit den Gestank der anderen nicht mehr wahrnehmen. Denken Sie nur an all die Expeditionen im Himalaya-Gebirge. Die Bergsteiger stinken erbärmlich, wenn sie den Mount Everest erklimmen. Wir sollten alle auf tägliches Duschen verzichten. Dann könnten wir uns wieder besser riechen. Mir wurde ein wenig schwindelig. Ich taumelte zum Fenster, sog Luft in meine Lungen, hielt den Atem an und rannte aus der Wohnung. Mein Klient hatte einen Anruf erhalten. Die Geldübergabe sollte um Mitternacht unter einer Brücke am Fluss stattfinden. Da hinten liegen Besoffene herum. Das sind keine Besoffene, das sind Beamte im Einsatz. Sind Sie sicher, dass Sie die Stimme der Frau erkannt haben? Absolut sicher. Sie hat sich verstellt, aber miserabel. Es ist eindeutig die junge Frau mit dem gepiersten Gesicht. Alexandra Roth war mit dem Toten befreundet. Die beiden waren ein Paar. Das hat uns die Schwester des Toten bestätigt. Dann war es ein Mord aus Leidenschaft. Das Motiv wird sie uns bald verraten. Gleich ist Mitternacht, Maloney. Los, decken Sie sich zu. Muss das sein? Und wehe, wenn Sie niesen oder husten. Ich bin ja so fürchterlich aufgeregt. Was ist, wenn sie bewaffnet ist? Ich legte mich unter eine feuchte Decke, die nach Moder roch. Offenbar gehörten schlechte Gerüche zu diesem Fall wie Polizisten, die immer dann niesen, wenn es am gefährlichsten ist. Was war das? Ich habe nichts gehört. Ich bin bewaffnet. Das sehe ich. Ist das ein Gasspray? Das ist ein Farbspray. Ist nicht gut, wenn Farbe in die Augen kommt. Haben Sie das Geld dabei? Sie haben Samuel Sigrist umgebracht? Was war das schon wieder? Im Namen der Flussratten, Sie sind verhaftet. Sie haben mich reingelegt. Sie sprayen eine Farbe ins Gesicht. Tun Sie doch etwas. Ich zähle auf drei. Wenn Sie die Spraydose bei drei noch in der Hand halten, werden Sie von 253 Kugeln durchsiebt. Ich dachte, die Polizei müsse sparen. So ist es, Maloney. Normalerweise feuern wir bei einem solchen Einsatz über 500 Schüsse ab. Gut. Ich gebe auf. Das ist ja noch einfach gut gegangen. Kann ich jetzt gehen? Meine Frau stellt sonst unangenehme Fragen, wenn ich nach Hause komme. So wie ich Sie kenne, werden Sie auf dem Heimweg noch ein paar Blicke in fremde Schlafzimmer wagen. Die sind ein Spanner. Sie sind verhaftet auf der Stelle. Nein, das dürfen Sie nicht machen. Das ist mein Ruin. Hier, ich habe das Geld dabei. 50.000 für Sie. Damit können Sie sich ein paar Wünsche erfüllen. Versuchte Bestechung! Das geht mindestens ein Jahr. Unbedingt. Und jetzt halten Sie den Mund. Aber ich denke... Noch ein Wort und Sie werden von 252 Kugeln durchsiebt. Vorhin waren es noch 253. Ja, eine behalten wir zurück, falls die junge Dame hier unartig werden sollte. Ich sage nichts mehr. Gut so. Und jetzt der Reihe nach. Weshalb haben Sie Samuel Sigrist getötet? Ich habe ihm den Kontakt mit dem Galeristen vermittelt. Eigentlich wollte er meine Spraykunst ausstellen. Als er aber die Fotos von Samuel sah, wollte er nur noch seine Fotos ausstellen. Samuel hat eingewilligt. Das ist Verrat. Er wäre berühmt geworden und ich wäre in Vergessenheit geraten. Und als Sie einige der Fotos sahen, die Nachbarn in peinlichen Situationen zeigten, kam Ihnen die Idee, abzukassieren. Samuel dachte immer nur an die Kunst. Was glauben Sie, wer ihm die Miete bezahlt hat? Ich. Und dann lässt er mich einfach im Regen stehen. Der Polizist pfiff seine Beamten zusammen und ließ Frau Roth und meinen Klienten abführen. Das war schlecht für mein Honorar, aber das kümmerte die Polizei nicht. Ich fuhr zurück in mein Büro und öffnete eine Flasche Whisky. Das war schlecht für die Leber, aber das kümmerte Maloney nicht. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Fotograf